Erster Gott steht in einem großen Treffen. Er ist der Richter über die anderen Götter. Zweiter Gott fragt, wie lange seid ihr noch nicht fair? Warum helft ihr den bösen Menschen? Dritter helft den armen Menschen und den Kindern ohne Eltern. Gebt den schwachen Menschen ihr Recht. Vierter rettet die armen und schwachen Leute. Befreit sie von der Macht der bösen Menschen. Fünfter, diese Richter wissen nichts. Sie verstehen gar nichts. Sie leben im Dunkeln. Die ganze Welt wackelt. Sechster, ich habe gesagt, ihr seid wie Götter. Ihr seid alle Söhne von Gott. Siebter, aber ihr werdet sterben wie normale Menschen. Ihr werdet fallen wie jeder andere Anführer. Achter, steh auf, Gott. Richte die ganze Welt. Alle Länder gehören dir.